Ecco, allora procediamo con la prima. Prego, lo dica lei. Ja, meine Damen und Herren, das Thema meines Vortrages, nicht wie angekündigt, gelehrte Gesellschaft von Freimaurer, sondern Funktionen des Geheimnisses. Ich habe mich dem Thema mit Hilfe einer speziellen Methode genähert, nämlich der Methode der Begriffsgeschichte. Dazu einige wenige Worte. Die Begriffsgeschichte versucht, die vergangene Wirklichkeit vor allem über ihre sprachliche Deutung zu erschließen, konzentriert auf die leitenden und orientierenden Begriffe. Die Schranken dieser Methode sind bekannt. Sie nähert sich den objektiven Gegebenheiten nur indirekt auf den Weg über ihre Interpretationen. Diese Interpretationen selektieren in gewissem Umfang den Gegenstandsbereich. Was von den Zeitgenossen nicht zum Gegenstand von Erörterungen gemacht wurde, fällt heraus. Die alltägliche Wirklichkeit der konkreten Lebensumkreis kommt nur in der Sicht der diskutierenden Schichten zur Sprache. Ökonomische Strukturen werden nur höchst vermittelt sichtbar. Motive und Interessen, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle der Zeitgenossen liegen und die bekanntlich eine erhebliche Rolle spielen, werden nicht thematisiert. Andererseits gibt es einige Vorteile dieser Methode, die ich aber jetzt nicht ausführlich darstelle. Ich gehe zum eigentlichen Thema. Versuche einige Merkmale der Geheimgesellschaften des 18. Jahrhunderts sozusagen idealtypisierend herauszuarbeiten, wobei hier die Unterschiede zwischen den einzelnen Typen Freimaurern, Illuminaten, Rosenkreuzern etwas zurücktreten. Fragt man nach der eigentlich namengebenden Eigenschaft der Geheimgesellschaft in dem Geheimnis, dann zeigt sich zunächst, dass man den Rückzug Einzelner in den abgeschirmten Raum des Arkanums auf keinen Fall auf ein wesentliches oder ausschlaggebendes Motiv reduzieren kann. Für die Zeitgenossen jedenfalls verband sich mit Geheimgesellschaft eine Vielzahl von Leistungen und Funktionen, die allerdings jeweils aufeinander verweisen. Am offensten in den zeitgenössischen Aussagen ist der Geselligkeitszweck zu fassen. Der erhöhte Grad von Geselligkeit, der durch die Maurerei ermöglicht wird, erscheint an und für sich selbst schon als verdienstvoll. Die gesteigerte Empfindung von Geselligkeit wird als genussvoll und als beglückend erlebt. Eine Gesellschaft, die ihren Mitgliedern auch nur für einige Minuten eine solche wohltätige Erhöhung des Gefühls der Geselligkeit, wie es heißt, des reinsten Genusses der Menschheit gewährt, muss auf den Menschen unfehlbar anziehend wirken. Die Geheimgesellschaft bietet den Rahmen für zahlreichere und intensivere menschliche Kontakte, als es in den festgelegten Geselligkeitsformen der Societas Civilis möglich wäre. Die Mitgliedschaft in Geheimgesellschaften erscheint so als Wechselbrief der Geselligkeit, der Reisenden angenehme Aufnahmen und interessante Bekanntschaften vermittelt. Sie ermöglichen damit die Erweiterung und Verdichtung von Kommunikation, die Vermehrung und Beschleunigung des Gedankenaustausches. Das Motiv, jederzeit und an jedem Ort gesellschaftlichen Anschluss zu finden und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, ist vor allem für diejenigen ausschlaggebend, die im Übrigen diesem Geheimgesellschaftswesen skeptisch gegenüberstehen. Goethe begründet seinen Eintritt in die Weimarer Loge, einmal im Jahr 1790 mit dem Argument, es habe ihm an diesem Titel gefehlt, um mit Personen, die ich schätzen mag, in nähere Verbindung zu treten. Der spätere Hamburger Oberalpensekretär, das ist eine wichtige Funktion. Ferdinand Wennecke notierte 1794 auf einer Reise in seinem Tagebuch, er führe in sich eine Lehre zugleich mit der Fähigkeit, sie auszufüllen. Und er erhofft sich die Überwindung der Vereinzelung von der jeweiligen örtlichen Mauerei, von der Loge. Zugleich war ihm aber wichtig, den anderen zu verweisen, als wolle er sich bestimmte Leute zu Freunden und Konnektionsgönnern machen. Diese Geselligkeit beschränkt sich nicht auf den rein intellektuellen Gedankenaustausch und die Wissenserweiterung. Sie strebt über die Vernunftgemeinschaft hinaus zur Gefühlsgemeinschaft. So taucht das Argument auf, durch geheime Verbindungen wird das Zutrauen unter den Menschen verstärkt. Die Geheimgesellschaft erscheint als diejenige Form der Geselligkeit, in der sich das Gefühl, nicht nur die verstandesmäßige, sondern auch die herzliche Teilnahme aneinander äußern können. Gerade im abgeschirmten Bereich des Arkanums können die Impulse der Innerlichkeit und der unverstellten mitmenschlichen Empfindung zum Ausdruck kommen. Der selbstgewählte menschliche Kontakt vertieft sich über das gemeinsame Ressentiment hinaus zur gefühlsbestimmten Nähe. Der Aufschwung der Geheimgesellschaften beruht demnach ganz wesentlich auf der zeitgenössischen Ausbildung von Empfindsamkeit und Gefühlskultur, auf der Vertiefung der Subjektivität des Einzelnen und auf den verstärkten Ansprüchen dieser Subjektivität. Das Geheimnis übernimmt die Funktion, diesen Impulsen und Ansprüchen einen Ort zu schaffen, wo sie sich äußern können. Zugleich aber gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft die Diskretion gewahrt bleibt. Das Geheimnis erweist sich damit also einerseits als Mittel der Absonderung, der Abgrenzung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, aber zugleich auch und gerade deshalb als Mittel intensivierter Gemeinschaftsbildung. Christian Garber, ein Popularphilosoph, sagt Mitte der 80er Jahre, das Geheimnis erschwert nicht den Zusammenhang der Glieder, sondern gibt der Gesellschaft noch mehr Bindendes und Angenehmes. In der zentralen Rolle von Geselligkeit, Kommunikation und Freundschaft in den Geheimgesellschaften schlägt sich das Bedürfnis nieder, jenseits der Beschränkungen von Stand, Religion und Nation von Mensch zu Mensch miteinander umzugehen. Diesen Gesichtspunkt hat die Forschung bisher am intensivsten herausgearbeitet. Lessing, Ernst und Falk sagt dazu, da die bürgerliche Gesellschaft die Menschen in verschiedenen Völkern und Religionen teilt und trennt, und ihre Trennung auch in jedem dieser Teile bis ins Unendliche fortsetzt, sucht der Freimaurer in der Gesellschaft des Ordens sich über die Vorurteile der Völkerschaft, die Vorurteile der angeborenen Religion und die Unterschiede zwischen reicheren und ärmeren Gliedern der Societas Civilis hinwegzusetzen. Es geht also um die Überwindung jeder Form von Partikularität, von traditionalen und einschränkenden Bindungen, die den Umgang der Menschen hemmen und den Einzelnen in der Enge partikularer Interessen festhalten. Innerhalb der Gebundenheit der ständigen Gesellschaft und der absolutistischen Herrschaftsform, wo Privilegienordnung, territoriale Zersplitterung, Konfessionalität die Lebensweise des Einzelnen weitgehend bestimmen, stellt dieses Programm der Geheimgesellschaften ein wesentliches Element intellektueller und gesellschaftlicher Bewegung und Veränderung dar. Insofern kann die Freimaurerei als institutionalisierter Ausdruck der Aufklärung begriffen werden. Das ist etwas gern durchschauen. Der Drang zur Überwindung der ständischen konfessionellen und territorialen beziehungsweise nationalen Grenzen schließt implizit, zum Teil auch explizit, die Kritik an den Trennungen dieser bürgerlichen Gesellschaft ein. Die universalistische Gesinnungsgemeinschaft zieht sich ins Geheimnis zurück, um so vorübergehend herausgelöst aus der bürgerlichen Gesellschaft diese Trennung aufheben zu können. Wenn Lessing darauf hinweist, die Menschen seien möglich, Trennung zu vereinigen, dann formuliert er auch die Aporie der Geheimgesellschaften. Sie wollen Partikularität überwinden, indem sie eine neue Grenze ziehen, die zwischen der öffentlichen Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft und dem abgegrenzten Raum des Arkanums. Der Drang nach Überwindung von Partikularität lässt deutlich erkennen, wie sich das Individuum über die durch die Institutionen gesetzten Grenzen hinaus zu entfalten wünscht. Der Einzelne begründet einen neuen Anspruch auf Selbstbestimmtheit, auf vernunftgeleitetes Handeln, auf Innenleitung. Der gesteigerte Individualitätsanspruch geht aus von der Freisetzung von Neugier und Interesse. Er artikuliert sich in einer Entfesselung des Wissensdranges. Als wesentliches Motiv für die zunehmende Attraktivität der Ordnung erschien bereits im zeitgenössischen Ressentiment die Hoffnung auf glänzende und wichtige Entdeckungen, wie es heißt, die durch die größeren oder kleineren Gesellschaften vermittelt werden sollten. Zu der Erweiterung des gelehrten, theoretischen oder auch naturphilosophischen oder spekulativen Wissens, je nach dem Typus der Geheimgesellschaft, kommt das Interesse an der Erweiterung der Menschenkenntnis. Die Geheimgesellschaften bieten Gelegenheit zur Befriedigung eines gesteigerten Erfahrungs- und Erlebnishungers. Die geheime Gesellschaft erscheint als der Ort, Friedrich Nicolai, an dem die wirkliche Welt von ganz neuen Seiten betrachtet werden kann. Sie bietet ein Surrogat menschlicher Leidenschaften, Neigungen, Entwürfe, Meinungen, Fantasien. Also Eigenschaften, die in der traditionsgeleiteten Moralität der herkömmlichen induziert, dass Ziviles unterdrückt oder abgedrängt worden war. Insofern ist das Geheimnis die Voraussetzung für die Freisetzung von Fantasie und damit ein wesentliches Mittel zur Öffnung des Wissenshorizontes. Das Wissen emanzipiert sich, verdeckt, von der Herrschaft der Anstalten, Staat und Kirche. Insofern die Aufklärung insgesamt als Bewegung gegen die Autorität der Kirchen aufzufassen ist, stellen die Geheimgesellschaften also wiederum Institutionen der Aufklärung dar. Wissenserweiterung bedeutet dabei für die Zeitgenossen nicht nur quantitative Vermehrung der Erkenntnisse, vielmehr wurde sie im aufklärerischen Bildungsverständnis zur Bedingung Möglichkeit der Selbsterziehung zu Moralität. Goethe lässt 1791 seinen Logenlustspiel bei Großkopf da, den hoffnungsvollen Adepten die Erwartung aussprechen, ich zitiere, dass die Hindernisse, die den sittlichen Menschen entgegenstehen, nicht unüberwindlich seien. Dass es möglich sei, nicht allein zu kennen, sondern sich auch zu bessern. Dass es möglich sei, die Rechte der Menschen nicht nur einzusehen, sondern auch durchzusetzen. Insofern charakterisiert er die Programmatik der Geheimgesellschaft, die Wissen und Tugend vermitteln wollen, das eine aus dem anderen herzuleiten versuchen. Die Rückwendung auf die eigene Individualität. Forschung der eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen in den Logen ermöglicht, so ist jedenfalls das Programm, die Einübung in individuelle Selbstbestimmung auf dem Wege der Erkenntnis. Die Autonomie der wirklichen Persönlichkeit kann sich nicht in der Einsamkeit und Isolation des bloßen Bezuges auf sich selber entwickeln. Sie entsteht in der selbstgewählten Gemeinschaft Gleichgesinnter. Daraus ergibt sich ein Aspekt der inneren Hierarchie der Loge. Diese Hierarchisierung stützt den Lernwilligen auf seinen Weg. Wichtig ist dabei, dass diese Hierarchie selbst nicht traditional legitimiert ist und sich nach der ständischen Schicht richtet, sondern nach dem Grade individueller Selbstvervollkommnung gestuft sein soll. Das nach Selbstbestimmtheit strebende Individuum fügt sich in eine Ordnung ein, die ihm bei der Suche nach der eigenen Persönlichkeit behilflich sein soll. Wer dann über sich selbst zu bestimmen vermag, ist auch zur Leitung und Anleitung anderer befähigt. Das Ziel jedes Einzelnen müsse sein, dass er sich selbst zu regieren weiß. Lessing, Ernst und Falk. Bei all diesen Äußerungen handelt es sich natürlich um die Programmatik. Eine Programmatik, die einen Anspruch in der Wirklichkeit kaum je einlösen konnte. Aber der moralische Zweck, die Tugenderziehung, bleibt der unbeschrittene Kern des Selbstverständnisses der Geheimgesellschaft. Und auch das, was außerhalb dann in den 80er Jahren in der einsetzenden Kritik an den Geheimgesellschaften am ehesten als positives Merkmal der Geheimgesellschaften akzeptiert worden ist. Die neutral referierenden und die ordnungskritischen Schriften der 80er und 90er Jahre gehen schließlich auch auf Auskunft darüber, dass den Zeitgenossen ein Zusammenhang von Individualisierungstrend und Ritual deutlich war. Das Geheime der Verbindungen, so heißt es, vermittelt den Reiz, etwas Besonderes unter sich zu haben, woran nicht alle Menschen teilnehmen. Also Heraushebung, Isolation, in gewisser Weise der Eliteanspruch. Die Geheimgesellschaft bietet die Möglichkeit, sich als Einzelner aus der Menge herauszuheben. Wesentlich scheint mir dabei, dass der Einzelne in der Initiation die Hauptperson ist. Der Ritus baut ein gesteigertes Ich-Gefühl auf und pflegt es, indem jeder Einzelne ausdrücklich ein Recht auf die Aufmerksamkeit aller anderen erhält. Im geheimen Ritual verleihen sich die Logenbrüder gegenseitig Wichtigkeit. Sie sprechen sich gegenseitig eine Bedeutung zu, die über die Alltäglichkeit hinausgeht. Gelegentlich wird der Zusammenhang von erhöhtem Ich-Gefühl und Feierlichkeit scharfsinnig analysiert. Anders als die offizielle Festlichkeit von Staat und Kirche, in der nicht das Individuum, sondern die Institutionen und die von ihr vertretenen Gehalt in Mittelpunkt stehen, vermittelt sie dem Einzelnen das Gefühl des wichtigen, ernsten, hohen Erhabenen, wie es heißt, an dem er partizipiert, das er freiwillig bejaht, außerhalb dieser Anstalten Staat und Kirche. Durch die Geheimgesellschaft in seiner Welt ist bereichert und in seinem Selbstbewusstsein gestärkt, dem eigenen Anspruch nach einem kleineren Zirkel weiser Männer zugehörig, kehrt dann der Einzelne in die Öffentlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft zurück, nimmt dort seinen Platz ein, von der Vorsehung vorgesehen, wie es heißt, und tut so viel Gutes, als er kann. Die Vielzahl der Funktionen, die den Geheimgesellschaften von ihren Befürwortern zugesprochen werden, beruht letztlich immer auf der gemeinschaftsbildenden und durch Gemeinschaft bildenden Kraft des Geheimnisses. Zurückhaltung, Misstrauen, Entfernung sollen aufgehoben werden durch Esprit de Corps, durch gemeinschaftliche Bewahrung des Geheimnisses. Kniegel formuliert es so: Nur solange die Gemeinschaft in ihrer ganzen Reinigkeit bleibe, nicht wirkt, nicht lockt, unbekannt bleibt, zuweilen unterdrückt und dadurch treffiger, kann sie die Fülle ihrer Zwecke verwirklichen. moralische und intellektuelle Verbesserung und Aufklärung des Geistes, Hang zur Wohltätigkeit, Menschenliebe und so weiter. Die Esoterik ist also Bedingung der Wirkungsmöglichkeit, in dem die Geheimgesellschaft, Tugend, Wissen, Patriotismus, Kosmopolitismus, Humanität für sich in Anspruch nimmt und in ihr Geheimnis hineinnimmt, spricht sie alle diese Tugenden der profanen Welt indirekt mehr oder weniger deutlich ab. Sie grenzt sich als die Gemeinschaft der virtuellen Besten in der Gesellschaft aus, aber sie bleibt doch in der alltäglichen Rückkehr der Mitglieder in die profane Welt dieser Gesellschaft verhaftet. So ist das Geheimnis zugleich als Rückzug aus der Welt zu sehen und als Bedingung der Möglichkeit, in die profane Welt hineinzuwirken und sie schließlich im Sinne des eigenen Ideals umzugestalten. Daher wird man wohl sagen können, dass die Geheimgesellschaften sich in einem dynamischen Geschichtsbild selbst verorten. Für Josef von Sonnenfels war die Maurerei nicht zu einer eingeschlossenen und verborgenen Gesellschaft bestimmt, wie er sagt. Nachdem aber Gewalt, Bosheit und Arglis in der Welt überhand genommen hätten, indirekte Kritik an der Absolutismus, sei Offenherzigkeit ein Fehler, Verschwiegenheit eine Tugend und Vereinbarung gegen die Mehrheit eine Notwendigkeit. Die Minderheit der Tugendhaften und Verschwiegenen kündigt an, in die profane Welt zurückzukehren und deren ethische Wirklichkeit prägen zu wollen. Das Geheimnis setzt also den Glauben an eine fundamentale Veränderbarkeit der Welt voraus. Scheint mir als eines dieser emanzipatorisch interpretierbaren Transformationspotenziale, von denen Herr Schindler gesprochen hat, deutbar zu sein. Nikolai hebt ausdrücklich hervor, erstaunlich viele gutmütige Leute glaubten daran, dass eine geheime Gesellschaft im Allgemeinen freie Untersuchung der Wahl, Entwicklung der Geisteskräfte, Moralität, vernünftige Religion in den Folgen des allgemeinen Glückseligkeit fördern kann. Er bestätigt damit eine grundlegende Struktur der Erwartung. Der Erwartungshaltung im Bewusstsein der Geheimen. Daher ist es logisch, wenn im Zeichen zunehmender Kritik an der Praxis der Orden diese Geheimgesellschaften im Zusammenhang mit dem Begriff Utopie gebracht werden. Eine solche Geheimgesellschaft sei eine Verbindung, die mehr zu tun gedenke, als sich der Tugendpflege zu widmen, die sie in einer gänzlichen Verbesserung des Menschengeschlechts abgeben wollen. Man träume also von platonischen Republiken, von Utopien. Allerdings heißt es dann eben ordenskritisch, das machen und sich lächerlich. Schließlich ein letztes Motiv bei der Diskussion um die Geheimgesellschaften, ein Motiv, das dann im 19. Jahrhundert verstärkt aufgenommen wird in der Diskussion um die Funktion freiwilliger Verbände, Assoziationen und Vereine überhaupt. Das ist der Hinweis auf das Bedürfnis nun nicht nach Universalität, sondern auch nach kleinen Kreisen. Kleinen Kreisen, die emotionale Bindungen außerhalb der Familie ermöglichen und der Vereinzelung und Anonymität der bürgerlichen Gesellschaft entgegenwirken. Der Mangel an Liebe und Zutrauen, so heißt es gelegentlich, treibt die Menschen aus der großen bürgerlichen Gesellschaft in kleine Zirkel. Hegel versucht hier eine Vermittlungsposition zwischen dem traditionellen aufklärerischen Universalismus und dieser Forderung. Er wendet sich in seiner eigenen späteren Kritik an die Geheimen schließlich dagegen, die Menschen von ihren ursprünglichen Verbindungen in Staaten und Familien abzuleiten, zu gehen zugunsten eines allgemeinen Bandes. Er verlangt vermittelnd, dass die wahre Freimaurerei zwar alle Menschen durch Tugend und Weisheit verbinden soll, soll zugleich aber auch die engen Verhältnisse respektieren. Und das scheint mir innerhalb der Aufklärung schon ein nicht unbeachtlicher Aspekt von Aufklärungskritik. Abschließend ein paar Bemerkungen zu der Frage, inwieweit das, was ich hier vorgetragen habe, die Forschung über das bisher Bekannte weiterführen kann. Zunächst eine einschränkende Bemerkung. Die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren wird nicht reflektiert, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie möglicherweise tatsächlich keine wichtige Rolle gespielt haben. Weil das aufklärerische Selbstverständnis vielleicht gerade die Distanzierung von dieser Sphäre der Bedürfnisse verlangt. Ich kann das also von meinen Quellen her nicht entscheiden. Norbert Schindler und Franklin Kopitsch haben zuletzt mehrfach auf einen Zusammenhang zwischen der Gründung patriotischer Sozietäten und der aktuellen Krisenlage nach dem Siebenjährigen Krieg hingewiesen. Mich würde interessieren, ob eine vergleichbare Periodisierung etwa zwischen diesen Sozietäten und Gründungswellen der Freimaurerei zu passen wäre. Aber wie gesagt, ich selbst kann dazu nichts anbieten. Ergiebig scheinen die hier vorgetragenen Ergebnisse auf einer Untersuchungsebene, wie sie Ernst Mannheim, teilweise Richard van Löwen und Norbert Schindler angesprochen haben und vorhin auch Herr Reinhardt, bei der Frage nach dem Sozialverhalten der aufgeklärten Trägerschichten. Offenbar ging es den Mitgliedern der Gesellschaften darum, sich zu sich selbst, zu den Gesinnungsgenossen, aber auch zu den traditionellen Institutionen in eine historisch neue Beziehung zu setzen, sein neues Sozialverhalten bewusst zu artikulieren und einzuüben. Das relativiert die prägnante, aber etwas reduktionistische These Koselleks, die Geheimgesellschaften seien primär oder, wie man bei ihm es doch praktisch lesen kann, ausschließlich die Träger aufklärerisch-moralistischer Prozessführung gegenüber dem absolutistischen Staat. Schließlich ergibt sich meines Erachtens eine neue Perspektive auf die Frage nach dem Verhältnis von Aufklärung und Empfindsamkeit. Empfindsamkeit ist in der Germanistik ein ganz geläufiger Periodisierungsbegriff. Beide Bedingungen des späteren 18. Jahrhunderts stellen sich der Forschung bisher als kaum miteinander vermittelte Gegensätze dar. Demgegenüber zeigt die hier vorgetragene Analyse der Geheimgesellschaften, dass man beides sein konnte und, sieht man von den Rosenkreuzern ab, meist auch war, nämlich aufklärerisch orientiert und an einem verstärkten Rationalitätsideal orientiert, auf der einen Seite, empfindsam und gefühlvoll auf der anderen Seite. Warum sich die psychischen Energien des bildungsfreudigen Menschen des späten 18. Jahrhunderts aber dann zunehmend in diese zwei Formen des Weltzugangs auseinandergelegt haben und warum diese zwei Formen zunehmend als Gegensatz erprobt worden sind, das kann ich mit der hier gewählten Methode leider nicht beantworten. Breve riassunto e poi facciamo una piccola sospensione, vero? Com'è? Allora, la relazione trattava soprattutto metodologicamente la funzione dell'arcano, la funzione del segreto, mettendo insieme come caratteristiche i punti caratteristici di società segrete, non facendo una differenziazione sostanziale fra massoneria, società di tipo politico oppure il Rosa Croce, per esempio, in un primo momento soltanto che cos'è l'arcano, la funzione dell'arcano. La funzione stessa è ovvia, cioè è il ritirarsi del singolo in uno spazio non accessibile all'altro, che viene vista come come una, la funzione viene vista uno come aumento della gesellica, cioè della socievolità, della socievolezza, di, cioè di poter fare delle conoscenze, di fare nuove conoscenze in qualsiasi posto dove uno in un viaggio magari si trasmette. Con ciò significa ovviamente anche ampliamento della comunicazione. È possibile parlare in qualsiasi loggia, con qualsiasi fratello della loggia, cioè un aumento di comunicazione, un aumento anche di esperienza intellettuale, e in più di questo concetto dell'aumento della capacità sociale, però uno spostamento non soltanto da una comunità basata sulla sulla razionalità e sulla ragionevolezza, però nel stretto contatto col fratello pure iniziato, un instaurarsi di una comunità molto anche emotiva, cioè spostamento di una comunità a base della razionalità verso una comunità a base della emozionalità. Proprio l'arcano dà la possibilità a più fiducia nell'altro, alla nascita di una vera e propria cultura dell'emozione, cioè all'educazione ad una personalità umana fortemente incline all'emozione. Il distaccarsi nell'ambito di una società, della società borghese, è ovvio che l'arcano da una parte distacca il singolo dalla società borghese, ed è proprio per quello un mezzo di una socievolità molto intensa, perché proprio nell'ambito delle logge, cioè della società chiusa, c'è la possibilità di superare barriere sociali imposte dalle istituzioni, che le logge poi le sostituiscano con altre, un altro paio di maniche. Cioè è superamento di qualsiasi forma di particolarità. È chiaro che nell'ambito di uno Stato a base di caste sociali, a base di, come si dice, ständisch? Ceti, ecco, di uno Stato che si organizza e si esprime in una organizzazione in ceti, è ovvio che una società di questo tipo può diventare base di una notevole potenza intellettuale. Visto sotto questo punto di vista, la massoneria può essere chiamata senz'altro una istituzione dell'illuminismo. Però già lei si vede l'aporia fondamentale della funzione del segreto, cioè superamento della particolarità proprio tramite e a causa di fondare nuova particolarità. L'arcano, cioè, come una specie di condizio sine qua non per un nuovo sviluppo di fantasia, per ampliare il sapere, per ampliare non soltanto il sapere, la sapienza o la scienza, ma anche la scienza dell'uomo, la Menschenkenntnis, dove l'arcano ha di nuovo ovviamente anche la funzione di protezione verso lo Stato istituzionalizzato e lo Stato e la Chiesa istituzionalizzati. Che l'ambito della società chiusa sia stato soprattutto la base anche di educazione, non soltanto di aumento di scienza, ma anche di aumento e educazione alla virtù, dove i due concetti di scienza o di sapere e virtù si condizionano a vicenda. Dall'aumentato sapere ne nasce nuova virtù, la virtù è la condizione preliminare di nuova sapienza. Da questo binomio si sviluppa la scuola. No, va bene, va bene. Da questo si spiega, o da ciò nasce, l'aspetto della gerarchia interiore della loggia, cioè l'assetto di nuovo sapere, si delinea assolutamente di libero arbitrio in un nuovo ordine. Questo ordine non viene imposto appunto da un ceto istituzionalizzato o da uno Stato, da una Chiesa istituzionalizzata, ma esclusivamente dal grado del raggiunto sviluppo della propria personalità. Chi alla fin fine è perfettamente padrone di se stesso può avere anche il diritto di manipolare gli altri, però la gerarchia si basa esclusivamente su questo processo individuale di crescita personale. L'educazione alla virtù, l'educazione virtuosa, era comunque sempre il programma fondamentale di qualsiasi società segreta, dove bisogna vedere che c'è un diretto rapporto fra un trend di forte individualizzazione da una parte e un rituale dall'altra, che è ovviamente una tendenza di formare elite. Cioè il rituale della iniziazione era anche e soprattutto funzione di accrescere la potenza dell'io, del singolo. Cioè i fratelli aumentano a vicenda il loro sentirsi importanti. Ne nasce ovviamente una potenziata sensibilità dell'io. Da ciò nasce un nuovo tipo di percepire il sublime. Mentre lo Stato, in tutte le sue funzioni rituali o ritualizzati, non cerca di festeggiare l'individuo, ma cerca di festeggiare soprattutto l'istituzione, ed esclusivamente l'istituzione, la società segreta ne fa esattamente il contrario, cioè con questo rituale di iniziazione festeggia estremamente il solo individuo, cioè il solo iniziando. Dopo questa cerimonia di potenziato sentimento, di potenziato percezione del mio stesso, ovviamente con una spiccata autocoscienza di essere un eletto, di essere il singolo eletto, tutte quante l'elite della società, il fratello si rituffa nella società normale, ovviamente con l'intento adesso di fare tutto il bene possibile, per quello che ho visto, che da dove deriva ovviamente una forte carica di voler cambiare la società nella quale il così eletto si reinserisce. Il lato esoterico allora è proprio una condizione della forte efficienza, della forte capacità di agire su organizzazioni sociali di allora. La loggia stessa creava ovviamente non soltanto prima un individuo estremamente conscio di se stesso, però costruiva nello stesso momento un forte esprit de corps della loggia, da cui deriva che la società segreta, si capisce come i virtualmente migliori della società, l'elite assolutamente, l'assoluta elite, però con la potenza appunto di sviluppare queste benefiche potenze quando si reinserisce nella normale società non iniziata. L'autoimmagine di queste società segrete era comunque un'immagine storica estremamente dinamica. Il singolo si ritira nel segreto, diventa un eletto, questa sua elezione avrà poi un nuovo effetto quando l'iniziato rientra nella società. La base dell'arcano però in questo caso è allora, in fin dei conti, una fede nella fiducia e fede, tutte e due, proprio Glaumann di Fahrenbach, fiducia e fede nella Fahrenbachheit, nella Fahrenbachheit, nella possibilità di mutamento del mondo, ecco. Da ciò deriva ovviamente, cioè da questa fede, nella possibilità di poter cambiare il mondo, di poter mutare il mondo, ne nasce un forte spirito di utopia. Ovvio che si va verso un... non soltanto che la società segreta non si vede soltanto come un luogo dove si coltiva la virtù, ma un luogo dove si coltiva questa virtù a fine di cambiamento del mondo. Un ultimo motivo dell'arcano, che però per quello che ho capito potrebbe essere importante soprattutto al giorno d'oggi, il desiderio di ritirarsi da una società anonima in un singolo circolo dove rifare delle strutture emotive che possono essere simili a quelle della famiglia o comunque una sicurezza magari andata perduta. Però per quello che ho capito questo è importante, soprattutto l'aspetto del abbastanza moderno, che questo non è da riferirsi alle logge segrete di allora. Come risultato e soprattutto come formulazione di nuove questioni nascenti da questo, di questi punti di vista, soprattutto la periodizzazione. Stranamente l'argomentazione economica ne rimane completamente fuori da questo vedere il segreto e l'arcano, probabilmente siccome almeno per l'illuminismo erano esclusivamente al di fuori della discussione, cioè proprio l'uomo illuminato vedeva il fratello non sotto il profilo della sua ricchezza ma sotto il profilo della sua spiritualità, esatto. Interessante perciò la domanda sulla provenienza sociale di nuovo dei ceti portatori della cultura della società segreta, cioè ovviamente questa loro fede, questa loro fiducia che un nuovo comportamento sociale può essere articolato in un modo molto conscio, può essere imparato regolarmente e poi esercitato nell'ambito ovviamente quando l'iniziato ritorna. Importantissima, e questo credo che sia stata la conclusione finale, la domanda circa il rapporto tra massoneria ed Empfindsamkeit, dove la traduzione di Empfindsamkeit mi pone davanti ad un problema insuperabile. Non ho capito la parola. Empfindsamkeit. Possibilità di sentire, di recepire. Sì, no, è un po' un guaio, perché io ho capito che il professore ha posto la Empfindsamkeit proprio come termine letterario anche. Ah, sì, ich weiß. Sensibilità. No, perché di Empfindsamkeit si parla soprattutto nella letteratura tedesca del 1700. È la sensibilismo. No, è proprio la cultura del sentimento tipica del Settecento. Settecento letterario. Sensiblerie in francese, sensiblerie. Qualcosa del genere, è così. Cioè, fino adesso si poneva il problema più nei punti che massoneria e Empfindsamkeit appunto non sono la stessa cosa, non sono neanche non si può essere massone ed Empfindsamkeit dello stesso momento, perché appunto la massoneria si capisce più come atteggiamento estremamente razionale e Empfindsamkeit estremamente emotivo, appunto. Invece questa posizione è da rivedere per quello che ho visto, si poteva essere benissimo tutte e due, cioè c'è una contemporaneità di atteggiamento massone ed accettamento in Pfinzan. La maggior parte dei fratelli erano sicuramente sia vernünftig, ragionevoli e razionali da una parte, sia emotivi e Pfinzan dall'altra. Benissimo.